Abschnitt 4 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript. Erster Teil. Die Nacht. Mennys Wohnung nahm das ganze fünfte Stockwerk eines großen Gebäudes ein, das an dem einen Ende der Stadt vereinsamt zwischen niederen Häuschen aufragte. Wir begegneten niemanden. Die Zimmer, die ich mit Manny durchschritt, waren leer. Im grellen Licht der elektrischen Lampen mutete diese Leere besonders trübselig und unnatürlich an. Im dritten Zimmer blieb Manny stehen. Hier, und er wies auf die Tür des vierten Zimmers, befindet sich das kleine Luftschiff, in dem wir uns nach dem Etaronef begeben werden. Vorher muss ich aber noch eine kleine Verwandlung bewerkstelligen. In dieser Maske fiel es mir schwer, das Schiff zu lenken. Er knöpfte den Kragen auf, nahm zugleich mit den Brillen die erstaunliche Maske ab, die wir, sowohl ich wie alle anderen, bis dahin für sein wahres Gesicht gehalten hatten. Ich war von dem sich mir bietenden Anblick äußerst verblüfft. Mannys Augen waren ungeheuer groß, waren größer als die Menschenaugen je zu sein pflegen. Die Pupillen waren sogar für diese unnatürlich großen Augen außerordentlich geweitet, was einen schier erschreckenden Eindruck hervorrief. Der obere Teil des Gesichts und der Schädel waren so breit, wie dies bei den großen Augen notwendig schien. Hingegen war der untere, völlig bartlose Teil des Gesichts ungewöhnlich klein. All das machte einen sehr originellen Eindruck, gemahnt an eine Missgeburt, doch keineswegs an eine Karikatur. »Sie sehen, was für ein Äußeres mir die Natur gab«, sprach Manny. »Werden begreifen, dass ich es verbergen muss, schon um die Menschen nicht zu erschrecken, mehr noch aber aus konspirativen Gründen. Sie jedoch müssen sich an meine Hässlichkeit gewöhnen, denn Sie werden gezwungen sein, lange Zeit mit mir zu verbringen.« Er öffnete die Tür des anstoßenden Zimmers und entzündete das Licht. Ich erblickte einen großen Saal. In der Mitte lag ein kleiner, ziemlich breiter Kahn aus Metall und Glas. Vorderteil, Bord und Boden bestanden aus Glas und Stahlgeflecht. Die durchsichtigen Wände von etwa 10 cm Dicke waren augenscheinlich sehr fest. Am Vorderteil des Schiffes befanden sich in einem spitzen Winkel vereinigt 2 starke Kristallplatten. Diese mochten die Luft zerschneiden und gleichzeitig die Passagiere gegen den durch die rasche Bewegung erzeugten Wind schützen. Die Maschine füllte den Mittelteil des Schiffes aus. Die Schrauben und die etwa 1,5 Meter breiten Schaufeln nahmen den Hinterteil des Schiffes ein. Der halbe Vorderteil des Schiffes sowie die Maschinen waren von einem feinen, dünnplattigen Schutzdach bedeckt. Den Glasbord verstärkten Metallbänder und leichte Stahlsäulen. Das Ganze war fein und zierlich wie ein Spielzeug. Manny gebot mir, auf der Seitenbank der Gondel Platz zu nehmen. Dann verlöschte er das elektrische Licht und öffnete das riesige Saalfenster. Er selbst setzte sich vorne an die Maschine und warf aus der Gondel einige Säcke Ballast. Das Schiff zitterte, setzte sich langsam in Bewegung und schwebte lautlos zum offenen Fenster hinaus. »Dank der Minusmaterie«, sagte Manny, »brauchen unsere Aeroplane nicht die wichtig tourischen und ungelenken Flügel.« Ich saß wie angeschmiedet, wagte nicht, mich zu rühren. Der Lärm der Schrauben wurde immer stärker. Die kalte Winterluft überströmte uns, kühlte mir das glühende Gesicht, doch vermochte sie nicht, durch meine warmen Kleider zu dringen. Ringsum funkelten, schwebten 1000 Sterne und unter uns. Durch den durchsichtigen Boden der Gondel sah ich, wie die dunklen Flecken der Häuser immer kleiner wurden und die hellen Pünktchen der elektrischen Lampen immer mehr in der Ferne verschwammen. In der Tiefe leuchteten die schneeigen Ebenen unter dem düsteren, blassblauen Himmel. Das Gefühl des Schwindels, das mich zuerst leicht und fast angenehm gedeucht hatte, nahm heftig zu, und ich schloss die Augen, um ihn zu entkommen. Schärfer wurde die Luft, mächtiger der Lärm der Schrauben und das Pfeifen des Windes. Augenscheinlich steigerte sich unsere Geschwindigkeit. Mein Ohr unterschied durch alle Geräusche einen feinen, ununterbrochenen, gleichmäßigen, silbrigen Ton. Die Luft peitschend erschütterte dieser die Glaswände der Gondel. Eine seltsame Musik erfüllte das Bewusstsein. Die Gedanken verwirrten sich, verschwanden. Zurück blieb einzig und allein das Gefühl einer elementar leichten und ungehemmten Bewegung, die uns weitertrug, vorwärts, vorwärts in den unendlichen Raum. 4 Kilometer in der Minute, sprach Manny, und ich öffnete die Augen. »Ist es noch weit?«, fragte ich. »Noch etwa eine Wegstunde auf eisgebundenem See.« Wir hatten eine Höhe von etlichen hundert Metern erreicht. Das Flugschiff bewegte sich horizontal, ohne sich zu senken und ohne höher zu steigen. Nun hatten sich meine Augen bereits an das Dunkel gewöhnt, und ich vermochte alles ringsum klar zu erkennen. Wir waren in der Gegend der Seen und Granitfelsen. Über den Schnee aufragend dunkelten die Felsen, zwischen ihnen klebten Dörfchen. Zu unserer Linken blieben in der Ferne zurück die Flächen der von gefrorenem Schnee bedeckten Felder, zu unserer Rechten die weiße Ebene eines ungeheuren Sees. In dieser leblosen Winterlandschaft schickten wir uns an, das Band zwischen uns und der alten Erde zu zerreißen. Und jählings fühlte ich nicht nur die Ahnung, nein, die Gewissheit, dass dieses Band nun auf ewig zerrissen werde. Die Gondel senkte sich langsam zwischen die Felsen nieder, hielt an in der kleinen Bucht des Bergsees, vor einem dunklen, aus dem Schnee aufragenden Bau. Weder Fenster noch Türen waren zu sehen. Die Metallhülle schob sich langsam zur Seite. Eine schwarze Öffnung kam zum Vorschein, in die unsere Gondel hineinflog. Dann schloss sich die Öffnung von Neuem. Der Raum, in den wir gelangt waren, erhellte sich im Licht elektrischer Lampen. Es war dies ein großes, langgestrecktes Zimmer ohne Möbel. Auf dem Fußboden lagen viele Säcke mit Ballast. Manny befestigte die Gondel an einem eigens dazu bestimmten Pfosten und schob eine der Seitentüren auf. Sie führte auf einen langen, hell erleuchteten Korridor. An den Seiten des Korridors befanden sich Kajüten. Manny geleitete mich in eine derselben und sprach, »Hier ist Ihre Kajüte. Richten Sie sich hier ein. Ich muss mich ins Maschinenabteil begeben. Wir sehen uns morgen früh wieder.« Ich war froh, allein zu sein. Nach der durch die seltsamen Ereignisse des Abends hervorgerufenen Aufregung machte sich bei mir große Erschöpfung bemerkbar. Ohne das auf dem Tisch vorbereitete Abendessen anzurühren, verlöschte ich die Lampe und warf mich aufs Bett. In meinem Kopf vermischten sich auf unsinnig starr die Gedanken, jagten von Thema zu Thema, nahmen die unerwartetsten Formen an. Ich bemühte mich hartnäckig einzuschlafen, doch wollte mir dies lange Zeit nicht gelingen. Endlich jedoch verdunkelte sich das Bewusstsein. Unklare, schwankende Gestalten begannen vor meinen Augen zu reigen. Meine Umgebung zerfloss ins Weite, und schwere Träume suchten mein Gehirn heim. Das Ganze endete mit einem furchtbaren Alpdruck. Ich stand am Rand eines ungeheuren schwarzen Abgrunds, in dessen untiefe Sterne funkelten. Manny riss mich mit unbesiegbarer Kraft hinab, sagend, ich dürfe nicht die Schwerkraft fürchten. Wir würden nach einigen hunderttausend Jahren des Sturzes die nächsten Sterne erreichen. Ich stöhnte auf in der Qual des letzten Kampfes und erwachte. Weiches, blaues Licht erfüllte meine Stube. Niedergebeugt zu mir saß auf meinem Lager Manny. Ja, er war es, aber fantastisch verändert. Mir schien, als sei er um vieles kleiner, und seine Augen blickten nicht mehr so scharf aus dem Antlitz. Seine Züge waren weich und gütig, nicht kalt und abstoßend, wie sie am Rande des Abgrunds gewesen. »Wie gut Sie sind«, murmelte ich, unklar diese Veränderung erfassend. Er lächelte und legte mir die Hand auf die Stirne. Eine kleine, weiche Hand. Ich schloss die Augen. Mir kam der sinnlose Gedanke, dass ich diese Hand küssen müsste. Dann vergaß ich alles und versank in einen ruhigen, wohltuenden Schlaf. Ende von Abschnitt 4.